Asche der Wut. Wer zieht Liebe lüchtet, denn sie ist schön und das macht sie gut. Sie ist extra, sie ist exklusiv. Sie ist ein Star, sie ist so expressiv. Das macht sie gut. Ihr Lächeln ist so unnahbar, das steht ihr gut. Sie ist wirklich und sie ist doch effektiv. Sie will für mich nur das Objektiv. Sie spricht nicht viel, denn ihr Körper spricht. Sie sagt nicht viel, denn das hat ihr Gesicht. Sie spricht nicht viel, solange ihr Schatten bricht. Im Schwung ist verwundlich. Solange dein Schatten brüllt im hellen Sonnenlicht.